mangiamo la Bitterkennenbels a un succo favore, ma siccome sappiamo anche bene quanto lui così ami Stakhanov, allora se è così perché non produce il terreno del mese benissimo dopo una cortina di pasta e vorrei Deutsche Übersetzung dieses, des Titels dieses Seminars lautet Der Staat, die Gesellschaft und und das Geld. Ob wir uns als Wirtschaftshistoriker, als Sozialhistoriker oder ganz einfach als Historiker verstehen, würde die Rolle des Geldes, Klammer, des Kapitals in einem umfassenden Sinn begreifen wollen, dann müssen wir den öffentlich-staatlichen Bereich mit einbeziehen. Das gilt in unserem konkreten Fall für die Phase des Übergangs vom sogenannten späten Mittelalter zur frühen Neuzeit in ganz besonderem Maße. Demografischer Wiederaufschwung, überseeische Expansion, neues Konsumverhalten als Folge der Veränderungen, die Renaissance und Reformation, ganz besonders die Säkularisation geistlicher Güter mit sich brachten, dies verstärkte, dazu verstärkte Aktivität im Bergbau und in der Weiterverarbeitung als Folge neuer technischer Mittel, die durch die gesteigerte Edelmetallproduktion bedingte Preissteigerung, all das sind nur Teilaspekte des gesamten Phänomens. Und einer der wichtigsten Faktoren ist die wachsende Rolle des Staats, insbesondere des Fürstenstaats, mit seinem im Ausbau befindlichen Behördenapparat, seinen vielfältigen machtpolitischen Bestrebungen, insbesondere auf außenpolitischem Gebiet und dem Luxus, den er von seinem Hof als repräsentativem Zentrum der Prachtentfaltung zur Schau trug. Wir wollen, um den Weg der Argumentation abzukürzen, absehen von einer Erörterung der geistigen Prinzipien, die die Entfaltung des neuen Staats begünstigten, also absehen vom Begriff der Staatsräson und ähnlichen theoretischen Fundierungen, sondern wollen gleich als nächsten Punkt unserer Betrachtung das Korpus der Staaten festhalten, um die es hier im Wesentlichen geht. Man hat sich daran gewöhnt, von einem europäischen Staatensystem zu sprechen. Im Mittelpunkt der Blickrichtung befindet sich dabei die Apennin-Halbinsel bzw. der Mittelmeerraum, insbesondere der Kampf zwischen dem Haus Valois und den Habsburgern um die Vorherrschaft in Europa. Diese Parteien schloss sich mehr oder weniger die osmanische Macht auf der Seite Frankreichs und England meist auf der Seite Habsburgs an. Wir wollen dabei nicht übersehen, dass sich zuvor schon eine Gruppierung in Westeuropa herausgebildet hatte, die im hochdeutschen Krieg ihre schärfste Polarisierung fand, wobei die burgundischen Herzöge als auch die Herrscher von Kastilien und Portugal mit hineingezogen wurden, während im Südosten Europas schon Generationen vor 1453 das Vordringen der osmanischen Macht zum Schmelztiegel der politischen Verhältnisse wurde. Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sollte sich dann im Raum der Ostsee ein Feld staatlichen Expansionsstromes herausbilden, das schließlich der schwedischen Monarchie die Möglichkeit gab, auf dem Kontinent als mitbestimmende Macht aufzutreten. Eine Folge dieser Vorgänge waren eine Reihe kriegerischer Verwicklungen, die die Finanzen der betreffenden Staaten schwer belastet haben. Wie stand es nun mit dem Finanzapparat, mit der Organisation der Mittel, die der damalige Staat zur Verfügung hatte? Hier lagen nun die besonderen Schwachpunkte. Ganz allgemein ist festzustellen, dass die Stadtrepubliken gegenüber den Fürstenstaaten in gewissen Punkten überlegen waren. Das zeigte sich einmal in den Mitteln, die sie für ihre öffentlichen Ausgaben zur Verfügung hatten, sogar in der Art, wie sie das Rechnungswesen handhabten. So wie die Stadtrepubliken schon früh eine eigene Wirtschaftspolitik entwickelten, die ihren Gewerbe- und Handelsinteressen dienen sollte, so vertraten sie auch hinsichtlich der Steuererhebung einen Standpunkt, der sich aus der wichtigsten und am leichtesten zu erschließenden Einkunftsmöglichkeit ergab, nämlich den Handel, den Verkehr, den Verbrauch. Diese ließen sich am besten auf indirektem Weg besteuern und so gehörten Zölle und andere Handels- und Verkehrsabgaben neben den Verbrauchssteuern zu den frühesten Einkommensquellen. Direkte Steuern wurden aus psychologischen Gründen möglichst vermieden. Nur in besonders dringenden Fällen wurden sie als Grundgebäude, Feuer und Kopfsteuer erhoben. Doch verdient hervorgehoben zu werden, dass in kapitalkräftigen Augsburg, aber beispielsweise die Vermögenssteuer, immer eine wichtige Rolle spielte. Auch im fürstlichen Territorial- und Nationalstaat schaute man, abgesehen von der Grundsteuer, vor der direkten Besteuerung im Allgemeinen zurück. Nach der geltenden öffentlichen Meinung war das Herrscheramt eine überwiegend private Angelegenheit der Fürsten und das Rückgrat der Staatsfinanzen sollte deshalb grundherrliche Einnahmen und Ausdomänen aus Zoll, Münze, Geleit, Bergbau usw. bilden. Wenn direkte Besteuerung, dann nur Besteuerung derjenigen, die nicht frei, nicht privilegiert waren. Nur in besonderen Notlagen sollten direkte Steuern erhoben werden. Nur Jean Baudin wollte, dass der Kriegsbedarf vor allem mit Anleihen finanziert werde. Doch fehlt es nicht an neuen Ansätzen der Besteuerung. Eine der wichtigsten Grundlagen ist der Kataster, die steuerliche Belastung von Grund und Boden, wie sie einst im Römischen Reich, zuletzt im Byzantinischen üblich, dann nach Italien übernommen wurde und das erste, wir haben jetzt in der Diskussion gehört, das erste, die Phase des Alibramento, des Estime bis zum Kataster, die Calcule dello Stato di Milano. Ein schwacher Punkt war das Mitspracherecht der Stände bei der Erhebung der Steuern. Daher das Streben, die Stände möglichst auszuschalten. Darauf gehe ich nicht weiter ein, auch nicht auf die verschiedenen Arten der Besteuerung. Punkt 2. Ein wunder Punkt in der Finanzverwaltung der Stadtrepubliken wie der Fürstenstaaten war das Rechnungswesen. insbesondere die Führung verschiedener Kassen. Damit waren sie den großen Unternehmen, die die doppelte Buchhaltung trefflich beherrschten, weit unterlegen. Eine gute Vorstellung vom Stand des städtischen Rechnungswesens im Südwesten des Reichs gegen Beiträge eines Kolloquiums, das vor einigen Jahren in Überlegung stattfand. Herr Kollege Kirchgessner hat hier über das städtische Rechnungswesen einen sehr instruktiven Aufsatz veröffentlicht. Es ist interessant, dass zum Beispiel die Stadt Hamburg mit der Neuordnung im Jahre 1563 zu einer Vereinheitlichung der Kassen übergegangen ist. Im Rahmen der fürstlichen Behördenorganisation stellt für die Finanzverwaltung die Kammer die Zentrale dar, von der aus allmählich das Finanzgebaren modernisiert wurde. Dabei war eine Gliederung in leitende Räte, Kammerräte und besondere mit dem Rechnungswesen betraute Kammermeister oder Rentmeister im mitteleuropäischen Bereich von Wichtigkeit. Für die westeuropäische Entwicklung sind die Niederlande und Spanien von besonderem Interesse. In den burgundischen Niederlanden ist das zentrale Gremium für die Verwaltung der Finanzen der Conseil des Finances. Und die Person, die mit den Einnahmen zu tun hat, der Reserveur General. Als Karl der V. die Herrschaft in Spanien übernahm, war er bemüht, die niederländische Organisation nach Kastilien zu übertragen. Anstelle der Einrichtung der Contraloría Mayor de Hacienda und der Contraloría Mayor de Cuentas setzte er ein Ratsgremium mit dem Consejo de Hacienda und die Contadores Mayores. Es brauchte aber, und das ist sehr wichtig, das sind die Ergebnisse neuer Forschung von Esteves Esteve von Madrid, es brauchte noch dreiviertel Jahrhundert, bis in den letzten Jahren Philipps II. Pedro Luis de Torregrosa als erster Contador des Libro de Caja die doppelte Buchhaltung in Spanien einführte. Aber dass diese Neuerung tatsächlich keine wesentliche Änderung im Finanzgebaren der spanischen Krone bewirkte, ersehen wir aus den finanziellen Schwierigkeiten, in denen sich Philipp II. In seinen letzten Jahren, dann sein Nachfolger wieder in dessen Nachfolger, wie wir es gehört haben, befanden. Die Kalamität war nur zu lösen durch eine grundlegende Änderung in der Ausgabenpolitik, wie in einer neuen Steuerpolitik und in der Organisation ihrer Eingliederung. Solange dies nicht geschah, war der Staat auf die Kredithilfe der Bankiers angewiesen. Und damit kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt. Diese Reformen sind also in Spanien erst im 18. Jahrhundert eingeleitet worden. Nicht alle Staatswesen befanden sich in den Schwierigkeiten wie die kastilische und auch die französische Krone. Um nur zwei der krassesten Beispiele zu nennen. Sowohl Venedig als auch Genua waren durchaus in der Lage, ihre Schuldenwirtschaft in den Griff zu bekommen. Für Venedig hat es Friedrich Lohn in seinem Buch zuletzt geschildert, die Situation von Venedig um 1600. Venedig hat schwierige Situationen durchgemacht, aber um 1600 hat Venedig einen Staatsschatz besessen, keine Schulden. Also, das war die seriöse Lage. Aber die ehrgeizige Politik des Hauses Habsburg und des Hauses Valois und ihre Position in Europa und Übersee hat sie durch die ganze hier betrachtete Periode in schwerste Schulden gestürzt, aus denen sie infolge der Schwäche des Staatsapparats, der ihnen zur Verfügung stand, nicht herauskam. Und hier folgt die Serie der Zahlungseinstellungen, die wir eben aus dem Referat von Herrn Mutter gehört haben. Um die laufenden Zahlungen durchführen zu können, der laufende Kredit ist eben das Wichtige. Die Soldaten wollen Geld und keine Asientos. Brauchten die Regierungen ständig den Kredit derjenigen, die über entsprechende Barmittel verfügten. Das Freude sein, Le Pen gewinnt in Paris, also das Rathaus in Paris, eine Ausnahme. Das können sein reiche Privatleute, Rentner, Stiftungen, religiöse Stiftungen, sehr viele, kirchliche Institutionen anderer Art, einzelne Adelige. Immer wieder hat man in Spanien die Liste der reichen Adeligen zusammengestellt, um zu erfahren, wie viele Familien sie haben. Aber es kam doch letzten Endes immer wieder auf die Bankiers hinaus. Wir legen das Schwergewicht unserer Betrachtung auf die Zeit vom Ausgehen vom 15. Jahrhundert bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts, schicken aber einige Bemerkungen über das Bankgeschäft in der davor liegenden Zeit voraus. Ich bringe hier nun einen Abschnitt über die großen Bankleute im Mittelmeerraum, in Mitteleuropa, in Frankreich, in den Spanien, Portugal, in den Niederlanden, in England und so weiter. Ich glaube, ich kann mir das lassen, oder Interesse verstehen, etwa die portugiesischen Verhältnisse, weil wir einige Namen erwähnt haben. Zeit. Sehr gut, das übliche Gebühr in der Professur Portugal, das ist ja nicht. Die italienischen Verhältnisse in der Gegend, da sind ja weitgehend bekannt, sind auch hier diskutiert worden und durch die Referate verschiedener Kollegen Antonia Mandic und der Mutter. Das darf erwähnt werden, wir haben ein sehr gutes Buch auch über die Bankieren, die jüdischen Bankiers in Italien, ein Bereich, der zu wenig bekannt ist, von Jakob. Die von den Franziskanern propagierte Idee, hier nur ein Satz, des Monspiratis tat den jüdischen Bankiers dann im Laufe des 16. Jahrhunderts mehr und mehr Abbruch. In der Blütezeit aber gehörte neben den Tapisa, die Volterra, die Morsa, die Del Banco, die Rieti und die Tivoli zu den führenden italienischen Bankiers-Dynastien, die unter sich eine bewusste Heiratspolitik betrieben. Lechuran da Volterra schätzte sein Vermögen ohne Grundbesitz um 1400 auf 100.000 Dukaten. Das im Allgemeinen nicht beachtet. Die Tapisa sollen noch wesentlich reicher gewesen sein. Das waren allerdings Ausnahmen, die übrigen, und man zählt sie in die Wunder, in den kleinen Orten waren wesentlich von geringerem Kapital und so blieben also die großen jüdischen Bankiers hinter der Rolle der Genuesen zurück. Über die mitteleuropäische Verhältnisse will ich hier nicht sagen, wir haben darüber auch diskutiert, Herr Kirchgessner für den Südwesten, Herr Bittel für den ostösterreichischen Bereich, Bildebrand für die Kombination über Deutschland, österreichischer Machtbereich, Niederlande, England. Es ist hier, aber ich komme in der Zusammenfassung noch darauf zu sprechen. Bei Frankreich ist es so, dass verglichen mit den Oberdeutschen und Italienern spielte das Geldgeschäft in den Hansestädten im späten Mittelalter eine bescheidene Rolle. In den Niederlanden bestimmten das große Bankgeschäft vor allem die Italiener zunächst von Brüssel aus, so die Medici, Frescobaldi, Gualtierotti, später die Affaitari, eine Zeit lang auch der Pistolese Gaspar Ducci, sowie verschiedene Genuesen, von denen wir gehört haben. Das begann diese einheimische Bankunternehmen baute der aus dem Limburgischen stammende Erasmus Schätz auf, Herr von Grabbeldauk. Sein Sohn Gaspar, der 1450 die Gesellschaft übernahm, wurde Vater Philipps II. Und dann Generalschatzmeister der Niederlande. Unter den Oberdeutschen war Lazarus Tuge besonders aktiv. Eine weitere Finanzgruppe bildeten die Mendes, nachdem sie emigriert waren, die Rodriguez, Guevara und Jiménez. Frankreich erlebte im 15. Jahrhundert wieder in Jacques Coeur aus Bursch einen bedeutenden Kaufmann, der als Finanzier hervorragte. Wir sprachen von den Reichen des Hotel de Ville in Paris. Im Laufe des 16. Jahrhunderts bildete sich ein Kreis von Steuerpächtern heraus, der auch in der Finanz eine Rolle spielte, es aber mit den Kreditmöglichkeiten der Italiener und Oberdeutschen über Lyon nicht aufnehmen konnte. Die Bonvisen, Cenani und schließlich die Gondi drangen ihrerseits in die Steuerpacht ein und verstanden es bis in die Zeit Heinrichs des IV. Die Finanz zu beherrschen. Während des 30-jährigen Krieges sollten dann die Herbert, französisiert, von hier aus einen Aufstieg nehmen, der dann von Lyon, Bern und Lyon nach Paris führte. Auf der Iberischen Halbinsel waren in der zweiten Hälfte des 14. und 15. Jahrhunderts eine Reihe von sephardischen Kaufleuten und dann von Christianos Nuevas in der spanischen Übersetzung als Bankiers tätig. Und zuletzt, das letzte Kapitel dieser Tätigkeit sind die Aktivitäten der Familien Sanchanchel und Sanchez, die bezeichnenderweise in Neapel eine ganz große Rolle gespielt haben. Dabei spielt Valencia als Brückenkopf eine Rolle und hinzu Sevilla. In der Zusammenarbeit mit dem Genuesen Francisco Pinedo, das ist dann der Auftakt für die Amerika-Unternehmen. Darauf gehe ich aber weiter nicht ein. Es ist noch zu erwähnen für Spanien, die Rolle der Conversos, zunächst in Juan Lucas. Carando hat in seinem drei Bänden im letzten Band, Spanisch Juan Lucas, Televisisch Juan Lucas, ausgewandert nach Antwerpen oder Venedig weitergewandert nach Konstantinopel mit dem Namen Josef Nasi. Der hat ja Venedig sein Kolloquium über diese Bühne, der Band ist selten im Druck. Ist nicht das der Konosis. Konosis, was du kollektiert in Venezia? Ja, es gibt auch ein Artikel, das ist gestern in der Fraktion. Und diese Rolle spielten in Spanien neben den Gironisten und Oberdeutschen die Bürgerlisten. So die Gruppe der Aro, Cristóbal de Aro, bei der Finanzierung der Entwicklungsfahrten. Später treten Rodrigo de Glendias, Regidor von Medina del Campo, ferner die Curia de la Torre, die Malvenda Espinosa Simón Ruiz und sein Neffe Cosme. Das ist diese Gruppe der großen Assentistas auf den Ferias de Medina del Campo und so weiter und am Hof dann in Madrid. Des Weiteren haben wir eine feste Mitglied in Sevilla, davon hat der Kollege Otto gesprochen, die sich dann in das Amerika-Geschäft eingeschaltet hat. In Portugal wirkten im 15. Jahrhundert Genuesen und andere Italiener neben jüdischen Kaufleuten an der Finanzierung der Farben entlang der Westküste Afrikas mit. Die Florentiner, die Beziehungen zu Brügger und England und den Juden hatten in ihrem System auch Lissabon einbezogen und waren hier ebenso bedeutend als Seeversicherer und Bankiers. Die bekanntesten waren gegen Ausgang des 15. Jahrhunderts Bartolomé Marchione und Girolamo Serligi. Ihre Chance war die wachsende Bedeutung des Genutzgeschäfts und des Afrikahandels. Daneben hielten die Frescobaldi und Galderotti, Brücke Antwerpen, sowie die Affa Italien, Bremena, Antwerpen, Verbindungen zum Corona. Schließlich kam die Giraldi, Florentino, zunächst Luca Giraldi, der zum ersten Mal 1515 in Portugal auftaucht, später sein Sohn Nicolas. In der zweiten Jahrhunderthälfte spielen die Rodriguez Tevora und Jimenez eine bemerkenswerte Rolle, die Arbeiten von Chirpin da Silva und Vasquez de Brada und Henri Lapierre, die Kontraktatoren, das heißt Pächter des Gewürzhandels, des Afrika-Geschäfts, des Brasilien-Handels, hier geht es um Pau de Brasil, also um das Farbholz, wurden von der Krone immer wieder zu Kreditgeschäften herangezogen. Moreau hat über das Portugal-Geschäft gearbeitet, Frederic Moreau. Von hier aus gelang es den Angehörigen dieser sogenannten Gender da Nação, die zum Teil sich integriert hat in den portugiesischen Adel, zum Teil aber sich segregiert hat, dem ist es nach der Vereinigung von Portugal mit Spanien, also nach 1580 gelungen, mehr und mehr Einfluss in Spanien zu gewinnen, unter dem Duque de Lerma und dann später unter Olivares. Und in diesem Zusammenhang ist der Schichtwechsel von 1627 zugunsten der Portugiesen zu verstehen, die dann in eine große Krise geraten mit dem Jahr der Restauration Portuguesa, also ab 1640. Soares, Paz, Pinto, das sind die genannten Schäder im Hintergrund. Ich habe hier noch das Beispiel England. Hier sind die für die späte Zeit zwei Namen wichtig. Horacio Palavicino als Genuesen, der natürlich seinen Stützpunkt auch in Antwerpen hat, und Philipp Bellamacchi, ein Lukese, der ebenso in Antwerpen sitzt und der zur Gruppe der Protestanten leitet. Es ist eine Arbeit gerade über die Bellamacchi, ist in einem in dieser Zeit, das ist der letzte Abschnitt, den ich hier noch vortragen will, führt der erfolgreich verlaufene Aufstand der sieben nördlichen Provinzen der Niederlande, diese nicht nur zu wachsender kaufmännischer Aktivität, sondern ließ auch das Bankgeschäft gedeihen, wobei Einwanderer aus den südlichen Niederlanden stark hervortragen. Die Beträge, die zur Finanzierung der Überseegesellschaften und bei den öffentlichen Banken in Amsterdam und Rotterdam zusammenkamen, machen zum ersten Mal deutlich, wer damals die größten Kapitalisten waren. In Verbindung mit dem Kupfergeschäft sollten vor allem die Trip und Marseilles und dann die De Geer hervortreten. Die Verbindung mit Dänemark, mit Schweden und dem Baltikum haben. Ich habe hier auch einen Abschnitt über Frankfurt, wo die Verbindung Rehlinger-Bodig von Ufern wichtig ist. Ich möchte zusammenfassen, eine erste Zusammenfassung. Seit dem 16. Jahrhundert hatten wir die Wechselgeschäfte als ein großes Netz für diese internationalen Bankbeziehungen. Einmal das Spiel zwischen den kastilischen Mächten, Medina del Campo, Medina de Rio Seco und Villarreal auf der einen Seite und den Antwerpener Mächten, die sich verteilen auf Antwerpen selbst und auf Bergen op Zoom. Und derzeit wird dann Antwerpen selbst immer mehr zu einem Börsenplatz, also zu einer ständigen Messe. Tobias Professor Mandic für Venedig betont hat. Für diese Kaufleute ist der Mesterlohn dann gewissermaßen jeden Tag gegeben. Und von hier aus, von diesen westlichen Mästen, zu denen, zu der Gruppe gehört auch die französische Zentrale Lyon mit vier Mästen, von hier spaltet sich dann seit den 40er, 50er Jahren des 16. Jahrhunderts infolge der Politik Karls des Fünften dieses neue System der Mästen von Besançon Piacenza ab, die dann ein eigenes Leben führen. Und ich komme nachher noch mal darauf zu sprechen. Es ist von diesen Zentralen aus ist es durchaus möglich, nun ein ganzes Geflecht von Wechselverbindungen aus zu entwerfen, also für Spanien zum Beispiel von den kassinischen Messen nach Barcelona, Valencia, Sevilla und Lissabon. Ähnlich von in Italien mit den großen Zentren in Genua, Venedig, Florenz, Rom. Das Zusammenspiel unter den einzelnen Nationen war stark ausgeprägt, wobei unter Nationen bei den Italienern jeweils die Angehörigen einer Stadt, also die Genuesen, die Florentiner, die Lucchesen zu verstehen waren, unter den deutschen Vierteln, die Fugger und Welser, aber auch eine Reihe anderer oberdeutscher Firmen kamen daneben zur Geltung, besonders in Antwerpen, in Lyon und in Venedig. Das große internationale Netz war jeweils mit, wie schon angedeutet, regionalen Netzen verbunden. Und von diesem Netz Hildebrand hat ja eine Skizze entworfen, gab es nun hauptsächlich über Venedig die Möglichkeit der Verbindung zu den Messen Ältere Alpe, also über den Alpen drüben, wo wir diesseits gelegen benutzen, jenseits links Nördlingen zur Straßburg Worms und insbesondere Frankfurt mit Leipzig und Naumburg. Das bildete wieder ein Geflecht, das sehr wichtig war für das ganze mitteldeutsche Kupfer- und Silbergewerbe, denn es ist von Westermann gezeigt worden, wie die Leute, die in Mansfeld in Leipzig, wenn sie Geld brauchten, dann trasierten sie nach Nürnberg oder nach Frankfurt und lieferten dagegen die Ware. In diesem Fall Kupfer und Silber. Daneben sind weiterhin wichtige Bankplätze, wo keine Messeplätze, Augsburg und Nürnberg. Auch sie hatten eine ähnliche Funktion wie Venedig und Antwerpen oder Frankfurt als Messeplatz. Nämlich Nürnbergs Bedeutung strahlte immer noch nach dem ostdeutschen und polnischen Raum aus und schuf damit die Voraussetzungen für entsprechende Überweisungsmöglichkeiten. Solange die typischen Verbindungen nach Breslau, Krakau, Danzig reichten, waren diese Plätze auch an das Augsburger Zahlungssystem angeschlossen. Für den niederdeutschen, hansischen Bereich fehlen so ausgedehnte Wechselverbindungen. Erst allmählich im Laufe des 17. Jahrhunderts sollten sie eine größere Bedeutung erlangen. Solange die Fugger noch ihre Geschäfte hatten, konnte man etwa von Hamburg oder Lübeck aus über Erfurt und Leipzig nach Oberdeutschland einen Überweisungsverkehr durchführen. In diesem Wechselsystem treten schon, das werden wir nun in der Diskussion, in der Spätzeit Karls des Fünften wichtige Veränderungen ein. Und zwar mit der Gründung von Besançon. Die Schwäche von Besançon lag, und das ist außerordentlich wichtig, das ist bezeichnet für das ganze System bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, wie Parisch betont hat, dass hier in Besançon nicht genügend Warenhandel getrieben wurde. Die Messen konnten nur da blühen, wo entsprechender Warenhandel genug Möglichkeit gab einer breiten Schicht von Wechselkaufleuten, die große Summen, die transferiert werden mussten, zu verteilen. Deshalb haben die Genuesen immer und auch die Oberdeutschen geklagt, dass Sansone ist kein geeigneter Platz, es ist zu klein. Und das weitere Schicksal der Messe von Sansone ist, dass sie nur noch den Namen behielten, aber verlagert wurden nach Piacenza. Und die Genuesen hatten hier das führende Wort. Wir haben aus dem Referat von Mandic ersehen, nun in den Jahren der schweren Krise während des 30-jährigen Krieges, die Genuesen, die Florentiner und die Venezianer versuchten, Einfluss auf die Abhaltung dieser Messen zu gewinnen, indem man sie von Piacenza, Piacenza ist dafür wie Milano, also weg aus der spanisch beherrschten Stadt die Milano, entweder genuesisches, toskanisches oder venezianisches Gebiet zu verlagern, also genuesisches Lacumoglio, toskanisches, also Prato, Livorno oder venezianisches nach Verona, das als Brücke nach dem Norden sehr wichtig war. In dieser Spätphase wurde das Wechselgeschäft zu einem kunstvollen Spiel der Wechselhändler entwickelt. Also ich habe gesagt, man kann es vergleichen mit der kunstvollen Entwicklung der Kunst über die Renaissance und den Manierismus in den Barock. Dazu kommt noch ein zweites, das im Referat von Herrn Hildebrand deutlich geworden ist. Die Krise von 1557 und danach war eine vorübergehende. Soweit die oberdeutschen Firmen aus dem Spiel gesetzt wurden, folgten jüngere Firmen nach, die zwar nicht mehr die Höhe der Fugger und Weise erreichten, aber insgesamt eine breiter werdende Schicht vertraten und in Gruppierungen wie den Paller Weiß, Remler und Herwald besonders deutlich hervortreten. Zunächst in Zusammenarbeit mit den österreichischen Habsburgern, weil es dort die Ärzte gab, dann mit, als Folge der zunehmenden Konfessionalisierung ab Beginn des 17. Jahrhunderts, mit betonter Orientierung nach dem protestantischen Nordwesteuropa zu den Holländern und Engländern, wo sie die Möglichkeiten wahrnahmen, mit ins Überseegeschäft einzudringen. Nun habe ich hier einen zweiten Abschnitt, weil das Thema ja lautet Staat, Gesellschaft und das Geld über die gesellschaftliche Auswirkung dieser Geldmächte. Was ich auch hier darauf eingehen, also es wäre schon wichtig, diese Dinge und von diesem Aspekt aus zu sehen. Die aus der christlichen Glaubenseinstellung und der feudalen Rechtsordnung erwachsene steuerliche Gliederung behauptete sich nur im Wesentlichen bis in die Neuzeit hinein. Inzwischen brachten aber das Aufkommen des modernen Staates, die geistige und religiöse Veränderung, der Humanismus-Renaissance, wie der durch die Verbreitung des kapitalistischen Geistes begünstigte wirtschaftliche Prozess, Ansätze zu einer weiteren Differenzierung der Gesellschaft. Diese Ansätze sind im Rahmen der Institutionen des staatlich-militärischen, des Bildungssektors und des wirtschaftlichen Wirkungsfeldes mit am deutlichsten geworden. Auf die Möglichkeiten der im Schalddienst aufsteigenden, insbesondere der Militärunternehmer, wollen wir hier nicht mehr eingehen, auch nicht auf diejenigen, denen das Hochschulstudium die Gelegenheit bot, aus den Stufen der oberen Behördenorganisation weiter emporzusteigen und sich dabei die Mobilisierung zu sichern. Hier nur der Aspekt, der sich von der Schicht der großen Kaufleute, Bankiers und gewerblichen Unternehmer bietet. Ich möchte also nicht nur die Bankiers sehen, sondern sehe nicht nur Kapitalisten, die Möglichkeit wahrnehmen, Industrieunternehmen aufzubauen. In dem Fall, in dem sie solche Möglichkeit wahrnehmen, Situation Fortschritt der Wirtschaft beigetragen. Es ist natürlich das reine Spiel der Wechselhändler, das ist etwas anderes. Das ist Spekulation, nur Spekulation, nicht Spiel. Die große Teilweise von alle etwas spekulieren, aber in diesem Fall müssen wir natürlich kritische Bemerkungen äußern. Die Rolle der Krisenbanken ist zunächst einmal im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Betätigung zu sehen. Sie ergab sich aus der Kombination von Warenhandel, Kreditgeschäft und Bergbau. Herr Otte hat betont, wie die Genuisten in Sevilla immer auch Warenhändler waren. Sie waren im Mittelmeer, waren sie viele große Getreidehändler und sie haben den Alaunhandel nach den Niederlanden beherrscht. Nun, wirklich Alten, wir kennen einen Ausspruch von Jakob Fugger, indem er stolz darauf hinweist, dass er mit seiner unternehmerischen Leistung 100.000 Menschen zur Arbeit und Brot verhelfe. Dieser Ausspruch zielt auf die große volkswirtschaftliche Bedeutung hin, die die Arbeitsbeschaffung dieser Kapitalisten, positiv gewährten Kapitalisten, darstellte. Sie wollten nicht nur die Warenströme des internationalen Handels nach Deutschland, Oberdeutschland, sie beschäftigten auch zahlreiche andere Gewerbezweige in ihrer eigenen Verwaltung, in ihrem Apparat, im Transportwesen. Bei den Vögel kann man sehen, wie die Framersbacher Vorläufer von ihnen gelebt haben. Im Textil, Gewerbe, im Verlagswesen, also die ländliche Industrie, im Bergbau und in der Weiterverarbeitung. Eine Ehre vom moralischen Standpunkt des Einzelnen herkommende und in züchterischen Traditionen verharrende Sicht konnte dieser neuen, in Anführungszeichen, liberalen, aber auf das römische Recht gestützten Wirtschaftsweise begreiflicherweise nicht gerecht werden. Und das galt ebenso für die strenge Auffassung Luthers, wie für die zu stark dogmatisch denkenden Scholastiker. Nicht alle Scholastiker haben so streng gedacht, sondern auch hier, dass er auch rein und darüber betont, gibt es durchaus eine Entwicklung auf das Moderne. Konrad Peutinger, Jurist, ausgebildet in Italien, hat den neuen Standpunkt auf deutscher Seite allerdings in apologetischer Weise wohl etwas überbetont, während des sogenannten Monopolstreits vertreten. Clemens Bauer hat deutlich gezeigt, dass die Dynamik der Preisentwicklung in dieser Zeit nur von der Sicht eines Peutinger aus richtig gedeutet werden kann und nicht von der Sicht eines Martin Luther, der nur das Wucherische, den wucherischen Aspekt überzeichnet hat. Natürlich hatte diese Entwicklung ihre Schattenseite. Die Arbeitsschicht, die der aufblühende Bergbau mit sich brachte, Jakob Strüber hat darüber geschrieben, arbeitete auf der Basis des freien Lohnvertrags, war aber nicht so abgesichert wie etwa der Meister und Geselle im Handwerksbetrieb. Bemerkenswert ist die Konfliktsituation im ländlichen Nebengewerbe mit der städtischen Zuchtpolitik im Fall etwa der Weißenhorner Parkenproduktion Anton Fuggers. Die Stadt Ulm drängte auf die Abschaffung dieses Produktionszweigs und verschaffte sich die Hilfe des Hauses Habsburg. Die Barchentweber aber in Weißenhorn und auf dem Land hielten zu Fugger, weil er über eine reichere, sichere Organisation für den Bezug des Rohstoffs, Baumwolle und den Absatz der Tüge verfügte, weil er, mit dem modernen Wort zu sagen, die Möglichkeit der Arbeitsbeschaffung hatte und der Arbeitssicherung der Arbeitsplätze. Wir haben eine eklatante Parallele zu unserer heutigen Situation. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle dieser Bankiers im Rahmen der beiden Pole Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft. Das ist ja hier ein Buch Kommissarin erschienen, dass einige Aspekte dieses Problems behandelt. Es ist festzustellen, dass diese Kaufleute, Merchant Bankers, ein außerordentlich dynamisches Element war, das auf die Verstärkung der Geldwirtschaft hinwirkte, was entsprechende gesellschaftliche Auswirkungen hatte. Es kam natürlich zu sozialen Spannungen einerseits, aber es zwang die Leute mit einigem erfinderischen Geist, sich anzupassen, sich einzufügen in diese neue Dynamik. Es war eine, wie Trump sagt, eine Herausforderung, auf die die Menschen antworten mussten. Wenn die Herausforderung gut gelaufen wäre, am spanischen Beispiel, dann hätten die Jurors ihre Aufgabe erfüllt. Aber der ganze Behördenapparat und die ganze Außenpolitik waren nicht in der Lage, um dieses Lücken richtig zu verwerten. Und das andere große Problem ist das der Sackgasse des Exports von Edelmetallen aus Spanien. Darüber ist nun schon außerordentlich viel geschrieben worden. Wir kennen die Situation. Das Edelmetall ist abgeflossen, und zwar deswegen, weil man in Spanien über genug Geld verfügte, um den kostbaren, teuren Artikel aus dem Nordwesten Europas zu kaufen, aber auch um Rohstoffe. Spanien war rohstoffarm und musste diese Ware kaufen. Da waren die Chinesen weniger daran beteiligt, aber die holländischen, belgischen und deutschen und sonst nordeuropäischen Kaufleute haben Rohstoffe, Industrieprodukte geliefert und haben die Reales der Ortsche herübergebracht, aus denen dann Nutzen gebracht wurden, die dazu dienten, den Markt zu versorgen. Die große Kipperzeit zeigt auf der einen Seite eine außerordentlich wirtschaftlich aktive Periode, in der es vor allem an Kleingeld fehlt. Und das Kupfer, die dritte Währung, hat eine wichtige Aufgabe gehabt, die leider von der maßgeblichen einerseits nicht richtig wahrgenommen wurde, zum Teil in spekulativer Weise dann falsch wahrgenommen wurde. Die ganze Phase in Spanien von 1499 bis 1626 ist für Spanien mehr verhältnisvoll gewesen als für andere. In Hamburg hat man mit dieser Kupfermünze positiv gearbeitet. Natürlich, die anderen Kaufleute haben diese Ware benutzt, um Getreide in Danzig zu kaufen, um Getreide in Arkansas zu kaufen oder Kupfer in Schweden. Die Schweden selber haben Rohstoff Kupfer exportiert nach Hamburg. Die Hamburger Kaufleute haben das Kupfer nach Spanien re-exportiert. Es hat also dieser Aspekt, die Rolle der großen Kaufleute zwischen Materialwirtschaft und Geldwirtschaft, müsste in einem eigenen Seminar diskutiert werden. Es ist also, hier kann man nicht nur von einem Punkt aus diesem Sinne betrachten. Das wäre eine der wichtigsten Aufgaben, die große Inflation, die wir in Mitteleuropa, die große Kipperzeit sagen, wir haben die parallele Inflation. Wir haben dieselbe Sache wahrscheinlich in Italien. Wir haben es in Spanien, Portugal. Polnische Kollegen arbeiten seit Jahren, Maria Bobitska arbeitet seit Jahren über diese, ein tschechischer Historiker, Klima arbeitet darüber, wir sind dabei, Drittsäcki hat gesagt, sie sei Spieler, es ist ein großes internationales Problem, und wir müssen das auf einen ganz breiten Rahmen behandeln. Es kann also nicht nur von Italien aus gelöst werden. Das ist hier, ich habe noch einen letzten Punkt, wo ich ausgehe von dem, es ist ein Gewerbewerb, nein, der Bereich der Bourgeoisie, oder wer hat es geprägt, ich weiß nicht, ich habe es geprägt, der Bereich der Bourgeoisie. Die Bürger sind adlige geworden, haben ihre Aufgabe, ihre Aufgabe vergessen, ihre Aufgabe verlassen. Sie haben sich haben Schlösser, Villen gekauft und gebaut und haben die Aufgabe, die in den Städten seit den Kommunen auf sie wartete, nicht? Die Selbstverwirklichung des Bürgers nicht mehr wahrgenommen. Nicht mehr wahrgenommen, wie etwa die englische Mittelklasse. Man stellt das Beispiel der englischen Mittelklasse gegenüber, die sich seit dem 16., 17. Jahrhundert gebildet hat und die dann auf die Industrialisierung, auf die industrielle Revolution in England hingeführt hat. Und es wird gegenübergestellt in mittleren Frankreich, wo die aus dem Tag die französische Revolution herausgefordert hat und damit das Gebäude des Ancien Regimes zusammengebrochen ist. Aber man muss diese Dinge von zwei, also ich möchte nur zufügen, der Vorwurf beinhaltet natürlich, dass wichtige Aufgaben unterlassen blieben, nämlich, dass die in der wirtschaftlichen Tätigkeit angesammelten Kapitalien nicht zu Investitionen führten, die der technischen Verbesserung und Erneuerung der Produktionsanlagen, dem Ausbau der Infrastrukturen führten. Mit anderen Worten, Investitionen führten zur Steigerung von Produktion und Produktivität und damit zur Verbesserung des allgemeinen Lebensstandards und zur Verminderung der sozialen Gegensätze geführt haben. Stattdessen Abzug der erwirtschafteten Kapitale aus dem Bereich der Wirtschaft und Verwendung für ein Leben in repräsentativen Luxus und genießerischen Musikern. Wir wollen hier absehen von den Auswirkungen des Generationswechsels, wir haben das hier auch diskutiert, und von der Tatsache, dass jene Form der Unternehmung, nämlich die Aktiengesellschaft, die über diese Schwäche hätte hinweghelfen können, noch nicht hinreichend entwickelt war. Es gibt aber auch noch einige andere Aspekte, wie man diese Dinge sehen kann. Man muss davon ausgehen, dass im ganzen Asienregime es eine ganz bestimmte Hierarchie der sozialen Verhältnisse gab, bestimmt durch die aristotelische Tradition, bestimmt durch den Ordnergedanken von Thomas von Aquin. Und wir kennen die ganze Diskussion, die hinführt bis zu Bernardin von Siena, Antonin von Florenz und Bernardin von Feltre. Und es wird dadurch die Frage, wie weit hat der Kaufmann, der Händler überhaupt eine gesellschaftliche Berechtigung? Solange diese gesellschaftliche Berechtigung umstritten ist, musste es den Kaufleuten daran gelegen sein, sich einen Adelstitel zu einen Adelssitz zu verschaffen, ein Alibi, raus aus diesem umstrittenen Bereich des Händlerischen. Abgesehen von der Rolle, die gerade diese reich gewordenen Kaufleute in der Renaissance gespielt haben für die Kunst, den Humanismus, die Renaissance. Renoir hat sich mit dieser Frage ja befasst. Hier angekommen empfiehlt er sich noch einmal auf die Formulierung von Professor Aldo de Maddalena Repubblica del Denaro e Repubblica del Capitalismo zurückzukommen. Del Capitale. Nun, del Capitalismo. Del Denaro e del Capitale. Die große Zeit ist die Zeit der Wechselmessen. Man kann man beginnen mit Champagner bis ins, in die Zeit, die von Professor Malevich geschildert worden ist. Ab der Bankrotte von 1557 tritt eine Veränderung ein, die Staatsmächte am deutlichsten Spanien und Frankreich suchen mit verstärkten Anstrengungen, ihnen diesen nächsten Mächten entgegenzutreten. Trotz dieser Anstrengungen gelingt es ihnen vorläufig nicht in dem gewünschten Maße. Zahlungsanstrengungen haben nicht den angestrebten Erfolg. Es ist immer wieder ein Entwurf, der versucht, Reformansatz ohne einen bestimmten Erfolg zu erreichen. Weil die Behördenorganisation, die Finanzverwaltung und die Steuerpolitik noch nicht genügend ausgebaut ist. Aber es kommt noch hinzu, die verstärkte Krisenanfälligkeit bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Wechselmünzen in Italien behalten ihre Funktion in drei Iberische Halbinsel, Italien, Niederlande, Nordeuropa, während nördlich der Alpen unterstützt eines Tages durch den Sonderweg der österreichischen Habsburger und die zunehmende Konfessionalisierung sich ein protestantisch betontes Bank- und Wechselnetz herausbildet, in dem einerseits Augsburg, Nürnberg, Frankfurt, Amsterdam, andererseits Bern, Genf, Lyon, Paris hervortreten und die Zusammenarbeit mit der Gegenpartei zur katholischen Gruppierung Niederlande, Niederländische Republik, Schweden, französische Krone ist bezeichnet. Neckarismus und Verstärkung der national- und territorial- und staatlichen Prinzipien. Am Ende dieser Phase, 30-jährigen Krieg und so, aber über 17 Jahre befinden wir uns in einem Epochenwechsel, der überführt zu einer Erstarrung, einem Abschied von dem bisherigen System, Erstarrung mit neuen Versuchen im Rahmen des Neckarismus, im Rahmen des auf die Grenzen bezogenen Territorialstaats und Nationalstaats. Und eine letzte Bemerkung, ein letztes Stichwort, Paar, Wechsellage, Konjunkturen, Krisen, Generationsproblem. Wir haben von den Finanzkrisen gehört. Es wäre notwendig, diese Finanzkrisen im Rahmen des Systems der Wechsellagen, also mehr oder weniger kritisch die Kondratievs und so weiter, vor allem der kleineren Wechsellagen, der kleineren Zyklen zu sehen. Jedenfalls ist diese Serie der spanischen Krisen außerordentlich wichtig als Indikator für die Bedeutung dieser Finanzkrisen. Es kommt jetzt noch eines hinzu, und das ist bislang leider unbeachtet geblieben, und da ist die mitteleuropäische Forschung vorerst auf einem Feld, das eine Rolle, die zu wenig Echo gefunden hat. Das Problem der Generation. Ich habe mit Zeit in meinem Buch über den Fußball in Spanien. Es sind zwei Generationen, die große Zeit vom Ausgang des 15. Jahrhunderts bis zu dieser großen Krise tragen. Und es sind dabei nicht nur die Fugger, sondern es ist ein ganzes Bündel von großen Kaufleuten, die aktiv an diesem Ganzen teilnehmen. Also insofern gilt es nicht der Zeitalter der Fugger. Die Fugger sind nur der Gipfel dieser ganzen Gruppe. Und nachher kommen wieder Generationen, es wäre interessant, Indien zu unterscheiden. In dieser ersten, in diesem Tieftal 1557, 1560 bis 1575, da fallen Leute, die Alten sterben und die Jungen sind zum Teil durch die Auswirkungen der Reformation korrumpiert. Man muss daran denken, die Auswirkungen der Reformation und auch der Kontrareforme sind in moralischer Hinsicht zum Panzer hören. Wir wissen, dass es nicht von den deutschen Fürsten. Man darf nur die deutschen Kurfürsten einzeln, einen Kurfürsten von Sachsen mit einem solchen Profis, die nichts gekannt haben, als zu trinken, aber nicht nur die deutsche Kurfürsten, sondern auch die Könige von Dänemark. Wir haben Alströmer, wir haben Belege von englischen Wirtschaft, wir schildern, wie Christian der Vierte gelebt hat. Und das sind die letzten Auswirkungen, das ist das Negative der Reform von Luther, letztendlich dieser ganzen Gruppe der Reformatoren. Es ist also von daher gesehen, ist es außerordentlich notwendig, das Prinzip der Generation einzubauen in diese Dinge. Wir hatten in Madrid ein Kolloquium, wo ich, das darf ich kurz in Hand halten, das ist veröffentlicht, wo ich darauf hinweise, dass einer der ersten, die sich mit diesem Problem befasst haben, Ortega y Gasset war. Aber Ortega y Gasset war mehr literarisch und philosophisch interessiert. Ich selber habe diese Dinge kennengelernt durch Fritz Redlich. Fritz Redlich, der an der Harvard-Universität tätig war, hat sich eingehend mit diesem Problem befasst. Und es war sein letztes Ziel, die Rolle des Generationswechsels 15 Jahre, 20, zuletzt nur noch 5 Jahre, in der Wirtschaftsgeschichte zu schildern. Er hat es zu machen versucht bei einem Beispiel der großen amerikanischen Bankiers, 19. Jahrhundert, Beginn des 20. Jahrhunderts, aber er ist darüber gestorben und er hat zuletzt gesagt, ich bin kein Europäer mehr und bin kein voller Amerikaner, ist mir nicht möglich, den kulturellen Hintergrund der erforderlich ist, um dieses Bild zu zeigen. Man muss vertraut sein mit der ganzen Kultur einer Epoche, um diese Dinge richtig zu verstehen. Damit ja wirklich gut. Sì, l'ho votato un saggio di mostrare come lo Stato nell'epoca dalla fine del Medioevo fino al mezzo, alla metà del 600, come lo Stato e si trova un movimento di modernizzazione, ma questa modernizzazione non dà i risultati che i teorici, ragioni di Stato, eccetera, e i politici desiderano. Si trova, lo Stato si trova in una crisi e l'amministrazione, burocratica, tutto l'apparato dello Stato ancora non è capace di procurarsi i mezzi di denaro per pagare il credito corrente. Questo è il punto più importante. Per il credito corrente lo Stato è obbligato di aiutarsi dei mezzi dei grandi banchieri. La seconda parte della conclusione dà un resumo dei grandi banchieri nella regione mediterranea, ma anche nei paesi di oltre Alpi. E nella terza parte io ho l'intenzione di mostrare quali erano gli effetti delle per le attività dei grandi banchieri. Io sono dell'opinione che è necessario vedere non soltanto, non solo i banchieri, ma anche le attività dei banchieri come mercanti e come industriali. E questo è un campo che ancora non è sufficientemente studiato. Naturalmente, il punto importante è anche che la grande parte dei mercanti ha lasciato il campo d'attività nella città, perché dopo la terza generazione generalmente le forze delle famiglie erano morte, e per questa cosa la mobilizzazione, l'entrata nell'aristocrazia era il processo più o meno necessario, perché inevitabile perché le nuove generazioni come il Pala eccetera entrarono nel campo. È interessante che il nome di questo Pala era, si dice, era Cannabino di Massimiliano. È venuto come servitore della camera dell'imperatore Massimiliano verso 1500. Il nipote è divenuto il grande banchiere di Fernando del nipote di Massimiliano. Le forze del gioco in questo mondo dell'epoca prima moderna. E naturalmente sarebbe molto interessante adesso discutere le competenze positive e negative dell'attività dei banchieri mercanti in questa epoca. Ci sono, come lo Stato, effetti positivi, naturalmente ci sono effetti negativi. Ma questo è per vederlo giustamente, questa è la tarea dello storico, è necessario continuare il progetto. Della letteratura e di Cicchetti, la sua altrettanto prodigiosa capacità di scaffalare le sue conoscenze, di presentare a tutti noi, la sua estrema semplicità di storico, di far capire quali sono le linee di tendenza che si dovrebbero invocare, e nel ringraziarlo vorrei soltanto aggiungere che, come sempre, i seminari che si tengono qui a Trento sono estremamente vivaci, sono estremamente impegni, fermenti per il futuro, e se qualcuno qui non risulta, attraverso appunto questi impegni che già facevano vibrare gli ambienti, passavano a capire il vero proposito di salire nella scala dell'interpretazione. Devo pure far notare però che si può salire solo se si trovano buone basi, insomma, di migliori soldi alla base. Certo, sono io il primo che credo quanto l'altro è tutto, sono io il primo a credere che la storia è storia sociale. Direi che togliamo la storia di cultura e storia sociale. Anche dalla biografia non ha senso in quanto sia una biografia che consideri il personaggio della società in tutte le dimensioni sociali. Ma testimonianza che c'è uscito anche da qui il rapporto Stato-politica e soprattutto alcune politiche fiscali, per esempio il rapporto per esempio tra frantumazione di universalismi spirituali e religiosi e gli istituti di università, cioè mi pare che poi sono state anche stati maestri, ma è molto vero. Io credo che proprio difficilmente un seminario ha trovato due maestri così, insomma, come siete stati voi. Quindi, vi metto un grosso ringraziamento, ecco, come un grosso ringraziamento a tutti i relatori, questo ovvio, a tutti i borsisti e partecipanti. Quello che si cerca di fare qui è appunto, appunto che prima cosa con gli altri amici, questo è un dono che ci fate, quindi lo prendiamo. L'altro è quello proprio di cercare di togliere il principio che non è intero tedesco, ma anche, diciamo, imparare a trovare le possibili storie etichettate, insomma, cioè di non fermarci nei binari stabiliti e di cercare invece quei binari appunto in cui da un incontro di diverse cose possono nascere le verità. Voi ci avete dimostrato due anni fa, ecco, più in questo seminario, una verità l'ho fatta nascere. Se non ci mettiamo l'ambiente, perché si può... Grazie.